Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo Krähenläster, mein Name ist Stefan aka EBCC. Ich bin jetzt hier zusammen mit dem Alios, stellvertretender Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Hallo Markus. Hallo Evi. So, wir haben uns irgendwann mal versucht zu vereinbaren, einen Termin zu finden. Den ersten haben wir verschoben, jetzt haben wir den zweiten, haben wir endlich geschafft. Steigen wir im Prinzip gleich mal direkt ein. Stell dich mal ganz kurz vor und vielleicht, was du so machst in der Piratenpartei. Ja, mein Name ist Markus Barenhoff. Ich glaube, bei den Piraten ein bisschen besser bekannt als Alios. Ich bin 31 Jahre alt, habe mal Informatik, technische Informatik studiert und bin seit 2006 bei den Piraten. Engagiere mich hier in Münster, in NRW, in der Kommunalpolitik. Bin jetzt seit dem letzten Bundesparteitag in Neumünster im Bundesvorstand als stellvertretender Bundesvorsitzender. Kümmere mich da so um den Bereich Presse, um die Landtagsfraktionen ein bisschen mit. Und jetzt kommt halt noch quasi der Bundestagswahlkampf, der ja vor der Tür steht, noch mit dazu. Das sind so ganz, ganz schnell, ganz grob, was ich so bei den Piraten im Moment treibe. Das hört sich ja schon mal gut an. Wenn wir jetzt Bundesvorstand, ich glaube, der informierte Pirat weiß das. Ihr hattet am Wochenende ein Real-Life-Treffen und wart, glaube ich, in Hamburg. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Ja, klar. Also wir haben sogar in unserer Geschäftsordnung, glaube ich, drinstehen, dass wir uns vierteljährlich treffen sollen. Aber auch ganz ab von der Geschäftsordnung macht es ja durchaus Sinn, dass man sich auch ab und an mal im Real Life trifft. Das haben wir nach unserer Wahl direkt ein paar Wochen später in München das erste Mal gemacht und jetzt quasi letztes Wochenende in Hamburg. Hat uns der LV Hamburg ganz freundlich aufgenommen und ihre Landesgeschäftsstelle da zur Verfügung gestellt. Und da haben wir im Prinzip den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag uns getroffen. Und am Samstag haben wir dann abends dort noch eine öffentliche Vorstandssitzung gemacht, die wir sonst normalerweise im Mumble machen. Da waren dann auch eine Menge von den Hamburger Piraten da. Ja, wir haben halt die Gelegenheit genutzt, uns mal wieder unter vier Augen irgendwie auszusprechen, auch mal so ein bisschen, ne, was man dann so klassisch macht, mal ein bisschen Kritik üben aneinander, gucken, wo vielleicht jeder Einzelne noch ein bisschen mehr rausholen kann, wo er Probleme hat. Solche Sachen haben wir besprochen. Sind wir nochmal durchgegangen. Wir haben ja uns quasi alle so Geschäftsbereiche gegeben in unserer Geschäftsordnung, also die Bereiche, um die wir uns jeder einzeln kümmern. Da sind wir quasi nochmal die Liste durchgegangen, haben da nochmal ein bisschen umorganisiert. Da wird es jetzt, denke ich mal, auch irgendwie einen Beschluss dann in der nächsten BUFO-Sitzung geben, dass wir das dann offiziell umbauen. Ich bin da jetzt zum Beispiel mache jetzt mit Sebastian und mit dem Kungler zusammen, kümmern wir uns um den Wahlkampf 2013. Das steht ja jetzt alles in den Startlöchern. Da wollen wir uns sozusagen für die Bundespartei zu dritt rum kümmern. Ja, das war so im Prinzip Hamburg. Wahlkampf 2013, spielt da die Aufstellungsversammlung auch ein bisschen rein? Ja, da spielen ja natürlich ganz viele Aufstellungsversammlungen rein. Das sind ja, wir machen ja bei den Piraten jetzt für die Bundestagswahl Landeslisten. Das heißt, jedes Bundesland wählt oder jeder Landesverband wählt eine eigene Liste und dann wird das nach so einem etwas komplizierten Schlüssel dann hinterher wer dann sozusagen gezogen wird, aus welchem Bundesland entscheidet sich dann. Es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, dass man eine Bundesliste wählt. Aber das machen wir halt nicht. Also von daher die Aufstellungsversammlung, aber das ist im Prinzip Aufgabe der LVs, die zu machen, beziehungsweise dann eben halt auch der Wahlkreise, wo dann potenziell sich halt Direktkandidaten aufstellen lassen. Das ist ja jetzt auch schon in einigen Bundesländern gelaufen, also in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es ja schon eine Liste. Und aber worum wir uns dann natürlich als Bundespartei kümmern wollen, ist halt zu gucken, was haben die einzelnen Landesverbände vor im Bundestagswahlkampf, wo haben potenziell gibt's Gemeinsamkeiten, dass man sagt, okay, wir versuchen irgendwie zum Beispiel Wahlkampfmaterial gemeinsam über den Bundesshop zu bestellen, wenn sich das anbietet. Und solche organisatorischen Fragen, die sind jetzt natürlich dann erstmal zu klären und viel Kommunikation dann halt mit den LVs. Ne? Wir waren ja schon immer irgendwie eine verteilte Partei, aber dass man da dann eben oder wir vom Bund aus dann eben ein bisschen gucken, dass wir vielleicht irgendwie Gemeinsamkeiten dann auch nur an einer Stelle machen. So in diese Richtung wird das, denke ich, jetzt erstmal in den nächsten Monaten gehen. Ja, wird eine spannende Zeit werden, eine spannende, interessante Zeit auf jeden Fall. Bundesparteitag in Bochum. Wie läuft's denn da? Ja, also so wie ich das überblicken kann, läuft es in den Vorbereitungen ziemlich gut. Also die Julia, die macht da ja mit dem Antragskommissionsteam, bereiten die jetzt die ganzen Anträge vor. Da kann man, glaube ich, jetzt auch seit heute oder seit gestern Nacht auch die Anträge einreichen. Im Liquid Feedback werden ja auch die ganzen, laufen jetzt die entsprechenden Initiativen zu den Anträgen. Ich war selber am Montag mal in der Halle, aus zwei Gründen. Zum einen wegen der Pressearbeit, das war sozusagen der Hauptgrund, warum ich da war. Wir haben uns da mit den, da waren bestimmt 20 Vertreter von verschiedenen Radio- und Fernsehstationen, mit denen haben wir uns koordiniert, was haben die für Bedarf, wie viel Platz brauchen die, wo stellen die ihre Ü-Wagen hin, wer passt nachts auf die Ü-Wagen auf, welche ISDN-Leitungen müssen die Hörfunkleute mieten? Solche Fragen wurden da geklärt. Und nebenbei habe ich noch mal so eine Initiative gestartet, als ich nämlich vor, weiß ich nicht, 2, 3 Monaten oder so, ging bei uns das Angebot für die Halle über die Mailingliste, und da war eben halt auch vorgesehen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, 3.000, 4.000 Euro für den Sanitätsdienst. Und ich bin halt selber auch Rettungssanitäter, habe früher viele Sanitätsdienste während der Schulzeit hier in der Halle Münsterland gemacht und bin nebenbei auch noch relativ aktiv beim Chaos Computer Club. Und da haben wir eine Orga, ja, oder eine Gruppe, die nennt sich CCC Cert, seit auch bestimmt auch schon über 10 Jahren mittlerweile wieder. Das sind eben ja Rettungsdienstler oder Leute mit Sanitäts- oder medizinischen Ausbildungen sowie Leute mit feuerwehrtechnischen Ausbildungen innerhalb des CCCs. Und die haben halt irgendwann angefangen, quasi bei Chaos Computer Club Veranstaltungen wie dem Kongress oder das Camp, ja, entsprechende Sanitätsdienst zu stellen und auch entsprechend teilweise so Brandsicherheitswachen und solche Sachen. Und da musste ich dann dran denken und dachte mir, ja, Piraten sind ja im Prinzip sowas wie eine Volkspartei, da haben wir bestimmt auch Feuerwehrleute, Rettungsassistenten und Notärzte so ungefähr in der Partei. Und schaffen wir es nicht, den Sanitätsdienst für Bochum selber zu stellen und daraus aufbauen, dann ja auch so eine Gruppe zu bilden, die das auch zukünftig quasi als Dienstleistung innerhalb der Partei anbietet, Sanitätsdienste bei Parteitagen und Ähnlichem zu übernehmen. Und daraus entstanden ist die SG Rettungsfu, also die Servicegruppe Rettungsfu. Findet man im Wiki auch unter den Servicegruppen Schrägstrich, also Servicegruppen Schrägstrich SG Rettungsfu, glaube ich, oder einfach nur Rettungsfu. Also, sonst Google fragen, ihr findet das, glaube ich, mittlerweile. Und wir werden jetzt mit dieser Gruppe dann in Bochum den Sanitätsdienst stellen. Servicegruppe, heißt das, die Gruppe ist auch so richtig beauftragt worden vom Bundesvorstand? Also jetzt sozusagen für Bochum konkret, ja, also da sind wir jetzt in der Planung für den Bundesparteitag sozusagen fest drin vorgesehen. Aber eine Servicegruppe kann im Prinzip jeder Pirat einfach gründen, wenn man eine Idee hat. Also ich habe halt so angefangen, ich habe erstmal ein Pad gemacht, habe da die Idee reingeschrieben, habe das getwittert, habe Leute gesucht, die mitmachen wollen. Und als die sich dann fanden, haben wir uns im Prinzip eine Wiki-Seite angelegt und haben jetzt auch schon eine Mumble-Konferenz hinter uns. Und ja, so steht es jedem Piraten natürlich frei, irgendwelche Gruppen zu gründen. Und da brauchst du eigentlich keinen Beschluss sozusagen oder keine Beauftragung für den Bundesvorstand. Also das war sozusagen eigentlich eine Basisinitiative von mir. Also das hat eigentlich nicht wirklich viel mit dem Bundesvorstand zu tun, außer vielleicht die Sache, dass mir über die Vorständeliste dann halt das Angebot an mir vorbeigeflogen ist und ich die Zahl gesehen habe, was dann am Ende dazu geführt hat, dass ich diesen kleinen Aufruf gemacht habe. Ja, ich habe mich das deswegen gefragt, ob grundsätzlich die Idee auch ist, sozusagen viele oder alle Veranstaltungen der Piratenpartei auch sanitätsdienstlich da dementsprechend zu betreuen. Also das wäre auf jeden Fall der Plan. Also gucken wir jetzt erstmal, ob wir das in Bochum gut hinkriegen, wovon ich jetzt eigentlich aber erstmal ausgehe und ob die Leute auch Lust haben, das zukünftig weiterzumachen. Und wenn das der Fall ist, ist das halt genau der Plan, ne? Also weil ab einer gewissen Veranstaltungsgröße ist das dann auch vorgeschrieben, dass man einen entsprechenden Sanitätsdienst dort vor Ort hat und das kostet halt auch immer Geld. Und Geld ist jetzt nun mal auch so eine der Sachen, die wir in der Partei nicht besonders viel haben. Und wenn wir das aus eigenem Personal stellen können und Leute auch da Spaß dran haben, da vielleicht ein paar Stunden vom Parteitag sich vielleicht noch eine rote Jacke mit überzuziehen und im Falle des Falles da tätig zu werden, dann haben wir ja da alle was von, ne? Vollkommen richtig. Und gerade jetzt, wenn wir erfolgreich Wahlkampf machen wollen, kann jeder Euro gut sein. Ich bin jetzt gerade auf der Rettungsfu-Seite. Das ist übrigens also ohne SG, nur Servicegruppen/Rettungsfu. Und hab zu den ersten Absatz gelesen und da steht auch was mit Brandschutzaufgaben drin. Also das habe ich jetzt erstmal mit reingeschrieben, da sich ja das auch personell häufig unterscheidet und wie gesagt beim CCC, also das CCC CERT, was sozusagen das Chaos Computer Club Äquivalent zur SG Rettungsfu bei den Piraten ist, die stellen potenziell halt auch Veranstaltungen auf den Brandschutz. Das tun wir jetzt in Bochum nicht, das macht da auch wenig Sinn. Da das dann dort quasi die Locals machen. Die kennen die Halle, die sind entsprechend informiert, auch wenn es mal zu einem größeren, also zum Großschadensfall kommen sollte, sind die Einsatzpläne der Stadt Bochum entsprechend eingebaut. Also da würde es einfach wenig Sinn machen, wenn wir das dort selber stellen. Aber so grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, ein paar Leute, die ein bisschen Ahnung vom Brandschutz haben. Wir machen ja auch irgendwie so manchmal Veranstaltungen draußen wie das Camp. Da ist es ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn da zwei Leute mit ein bisschen Feuerwehrahnung unterwegs sind. Vielleicht auch die Leute mal ein bisschen aufklären können. Also so perspektivisch wäre das natürlich eine Möglichkeit. Muss man dann natürlich in meinem konkreten Fall gucken, ob das möglich ist. Das ist so mit der medizinischen Seite sozusagen ein bisschen einfacher. Also zum Beispiel jetzt auch in Bochum werden wir jetzt auch nicht transportieren, das heißt, wir werden keinen eigenen Rettungswagen dort vor Ort haben, sondern wir werden quasi nur den Sanitätsdienst in der Halle machen und wenn dann mal ein Patient ins Krankenhaus transportiert werden sollte, dann würden wir da quasi auf den städtischen Rettungsdienst der Stadt Bochum zurückgreifen. Das heißt also so, der Sandy, der sozusagen so lange versorgt, bis der Rettungswagen da ist, oder was für Qualifikationen sind das denn, die bei euch da mitmachen? Gibt's da auch Rettungsassistenten, Ärzte oder sind das so Ersthelfer? Sowohl als auch. Also das ist jetzt also vom Ersthelfer über den Medizinstudenten zum Lehrrettungsassistenten zum Notarzt. Haben wir sozusagen alles dabei, wie wir es jetzt ganz konkret in Bochum machen werden. Wir werden halt haben mehrere Schichten über die beiden Tage verteilt. In jeder Schicht sind immer zwei Leute, die sozusagen Primärdienst haben. Also die sitzen dann wirklich, die ziehen sich dann auch während ihrer Zeit ihre rote Jacke an und haben den Rucksack dabei und halten sich irgendwo auf und haben ein Funkgerät. Dann gibt es in jeder Schicht noch zwei weitere Leute, also ein zweites Team, das sozusagen auf Abruf bereitsteht, falls das erste Team mal irgendwie länger beschäftigt sein sollte. Und dann noch einen Notarzt, den wir sozusagen auch auf Abruf pro Schicht haben. Und innerhalb der Teams haben wir es jetzt so geregelt, dass immer einer mindestens irgendeine rettungsdienstliche Ausbildung haben sollte, also Rettungshelfer, Rettungssanitäter oder Rettungsassistent. Und der zweite eben irgendeine medizinische Ausbildung, also Ersthelfer oder höher qualifiziert. Okay, wenn wir uns jetzt so unterhalten, also der Sanitäter, Rettungshelfer, Rettungssanitäter, Rettungsassistent, der weiß wahrscheinlich ganz genau, von was wir sprechen. Vielleicht der ein oder andere, der jetzt zuhört, der ist vielleicht ein bisschen gerade erschlagen. Aber grundsätzlich die Frage: A, kann man noch bei euch mitmachen? Und B, wenn ja, wie? Auf jeden Fall kann man bei uns mitmachen. Wie gesagt, es soll ja auch eine längerfristige Sache sein. Mitmachen gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, wenn ihr in Bochum seid, tragt euch einfach mal auf der Wiki-Seite zum Bochum, das ist eine Unterseite von der SG Rettungsfu, die du eben schon erwähnt hattest im Wiki. Da ist einfach eine Liste von Piraten mit einer Ausbildung, die da sind. Und darunter ist auch ein Dienstplan. Da weiß ich nicht, der war jetzt schon relativ gut gefüllt, ob sozusagen tatsächlich noch Bedarf ist. Aber wenn ihr generell in Bochum vor Ort seid, dann tragt euch einfach mal ein. Und wir haben geplant, sowohl am Samstag als auch am Sonntag morgen uns um 9 Uhr zu treffen mit dem Gesamtteam sozusagen, was vor Ort ist, um ja den Tag kurz zu besprechen, gucken, ob auch wirklich alle da sind. Und da sind natürlich auch irgendwie alle erstmal nur Interessierten eingeladen, einfach vorbeizukommen. Dann lernt man sich schon mal kennen und ja, kann dann bei einer der nächsten Veranstaltungen dann auch mitmachen. Ja, also das sind so die Optionen. Und es gibt, oh, da habe ich das Datum jetzt gerade nicht im Kopf, das kannst du ja vielleicht unten drunter dann auch nochmal verlinken unter dem Podcast. Es gibt, ich meine, am 15. hätten wir nochmal eine Mumble-Sitzung angesetzt. Steht aber auch auf der Wiki-Seite drauf. Da ist natürlich auch jeder herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen. Genau, kann ich bestätigen. 15.10. um 21 Uhr, Mumble-Sitzung, wahrscheinlich Besprechung ähnliches, ne? Das letzte Mal hatten wir uns getroffen unter Bundesvorstand und da haben alle Bundesvorstände so einen Arbeitsraum oder so nennt sich das. Und da gibt es halt einen Arbeitsraum Alios, glaube ich. Steht aber auch, meine ich, auf der Wiki-Seite. Kann man bestimmt alles auf der Wiki-Seite rausfinden. wiki.piratenpartei.de/servicegruppen und dann /rettungsfu. Ansonsten einfach entweder bei Wiki suchen, Google suchen, sollte der Zuhörer auf jeden Fall finden. Ja, also im Prinzip die Aussage, jeder, der Lust hat, soll mitmachen. Bochum, ich habe den Dienstplan gerade mal aufgemacht, da hast du vollkommen recht, das sieht schon ganz gut besetzt aus. Und ja, ansonsten kann man sich ja auch bestimmt einfach an dich mal wenden, wenn jemand Fragen hat. Ach so, ja, das sowieso, ne? Alias auf Twitter, oder via Mail oder wie auch immer, klar, natürlich. Prima, prima. Dann lass uns noch mal kurz zum Bundesvorstand zurückhüpfen. Vielleicht kommen wir ja gleich noch mal zur Rettungsfuhr. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Ich habe jetzt ganz aktuell gehört, ich weiß nicht, ob du da informiert bist, bestimmt so ein bisschen. Der Helferaufruf für die Bundesgeschäftsstelle ging über die Ankündigungsliste raus. Weißt du da was? Habe ich auch eben gerade erst gesehen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht die Details. Also Bundesgeschäftsstelle ist so ein bisschen der Bereich von Swanelt und Bernd. Deswegen kann ich ehrlich gesagt dazu jetzt gerade gar nichts sagen. Aber ich gehe davon aus, dass sie noch mehrere Leute, also das machen wir ja im Prinzip alle. Also wir versuchen ja im Bufo nicht irgendwie alles alleine zu machen. Das wäre auch nicht zu schaffen, sondern natürlich noch andere Piraten damit ins Boot zu holen. Das machen wir über Beauftragungen dann in der Regel. Also beispielsweise in der Presse haben wir eben unsere Pressesprecher als Bundesvorstand beauftragt und so schreiben wir dann immer wieder Sachen aus. Der Klaus Peukert kümmert sich ja um das Liquid Feedback System. Da hat er auch vor ein paar Monaten mal eine Ausschreibung gemacht und da Helfer geholt. Aber zu der konkreten Ausschreibung kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel sagen. Ach so, hätte ja sein können, weil ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen Piraten durchaus eine interessante Sache ist. Aber okay, gut, nee, kann ich auch nachvollziehen. Also alles machen und über alles wirklich ins Detail Bescheid wissen, kann ich völlig verstehen, dass das nicht geht. Ja, dann würde man dann würde man alleine höchstwahrscheinlich um das alles nachzuvollziehen, mehr Zeit brauchen, als man, also dann hätte man wahrscheinlich wirklich nicht mehr für alles Zeit. Natürlich immer ist Mitarbeit auch nochmal bezogen auf die erste Rettungsruhe. Ich meine, das ist ja so ein Ding, wie ich zumindest bei den Piraten immer kennengelernt habe. Das allgemeine piratige Mandat, jeder hat das Recht zu machen. Das ist auch das Schöne bei den Piraten. Zu machen, du hast es vorhin angesprochen, du bist jetzt so ein bisschen verantwortlich auch für den Wahlkampf zur Bundestagswahl. Und wie schaut es denn da aus? Gibt es da schon genauere Pläne? Werden da irgendwelche Arbeitsgruppen gegründet, die sich um bestimmte Sachen kümmern? Braucht man da Hilfe oder was gibt es da für Visionen? Das hat der Sebastian schon vor einem Monat oder so, hatte der auch auf vorstand.piratenpartei.de, wo du auch jetzt diese BGS-Ausschreibung gefunden hattest, hat er eine Ausschreibung gemacht für verschiedene Koordinatoren für den Wahlkampf. Das sind dann so Subbereiche wie Design, Subbereiche wie Schulung, also Wahlkampfschulung, ne? Dass man irgendwie sich überlegt, wie kriegen wir unsere Programmatik halt auch den ganzen Wahlkämpfern gut irgendwie dargereicht, dass die halt am Infostand da dann auch zu dem Programm, vielleicht auch in Bereichen, wo sie selber jetzt nicht so tief drin sind, da gute Auskunft geben können. Und da ist es so, dass da noch einige Stellen offen sind. Also da hatten sich Leute beworben, die haben dann doch wieder gesagt, dass sie dann doch keine Zeit hätten. Also da wird es höchstwahrscheinlich dann auch in den nächsten Wochen nochmal irgendwie Beauftragungen geben, die da ausgeschrieben werden. Und also das lohnt sich da auch regelmäßig mal drauf zu gucken oder den RSS-Feed sich in den RSS-Feed-Reader zu packen von vorstand.piratenpartei.de. Ja, das ist ja auch alles jetzt ganz frisch, ne? Samstag bis heute. Da wird es bestimmt auch noch ein paar Infos geben. Du hattest ja schon so ein bisschen erzählt, dass es ein paar Änderungen gab oder ihr habt euch zu ein paar Änderungen entschlossen, der eine benennt jetzt hier was. Gibt es denn vielleicht noch irgendwelche Änderungen im Bundesvorstand, die du so ein bisschen schon genauer erläutern kannst oder würden wir dann zu arg leaken? Ach Quatsch, das gehört ja irgendwie auch dazu, das Leaken. Es wird ja auch jetzt, ich denke, den schreibt gerade jemand fertig. Also jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich selber habe Bernd noch die Organisation der Vorstandssitzungen abgenommen, um ihn da ein bisschen freizuschaufeln. Das ist halt ein eigener Geschäftsordnungsbereich bei uns, ne? Das Einladen, das Vorbereiten des Tests und der Tagesordnung und mit den Anträgen. Das werde ich so ein bisschen mit dem Klaus Volkert dann zusammen machen. Der Klaus ist jetzt auch verantwortlich für das Bundesschiedsgericht, da er das sowieso im Prinzip vorher auch schon fast immer gemacht hat, ne? Wir haben halt auch einen Verantwortlichen fürs Bundesschiedsgericht, also wenn da der Bundesvorstand irgendwie involviert ist, wenn es da irgendwelche laufenden Verfahren gibt, da kümmert sich dann quasi der Klaus im Bundesvorstand drum. Und Swanhild ist jetzt mit in das Bundesgeschäftsstellenteam rein, was auch Sinn macht, da sie ja als Schatzmeisterin sowieso in vielen dieser Verwaltungssachen sehr tief drin ist. Deswegen wird sich Swanhild dann in Zukunft auch noch mit um die Bundesgeschäftsstelle kümmern. Das ist so das, was mir jetzt gerade einfällt an Umorganisationen. Ja, ist ja schon mal eine Menge Info. Das heißt, ihr seid durchaus aktiv gewesen an dem Samstag und auch kreativ. Ich glaube, wichtig ist, dass wenn man zusammenarbeitet, dass man dann auch mal eben diese Anpassung vornimmt, um auch immer effizienter zu werden. Ja, genau. Also ich meine, der Bernd, der Sebastian, der Kungler, ja, die drei waren ja quasi auch schon im Vorstand davor. Aber wir anderen sechs sozusagen sind ja dann neu dazugekommen. Und dann haben wir am Anfang erstmal natürlich irgendwie die Aufgabenbereiche, die sich der alte Bundesvorstand gegeben hatte, uns genommen, da bei unserem ersten Treffen in München, und haben überlegt, wer quasi dann was machen könnte. Und ich glaube, das ist dann auch einfach sinnvoll, dass man dann sozusagen nach einer Zeit nochmal wieder guckt, irgendwie gibt es Aufgabenbereiche, wo vielleicht gar nichts passiert ist, weil sie gar keinen Aufgabenbereich mehr darstellen, oder macht jemand vielleicht faktisch, bearbeitet er sowieso schon die ganze Zeit einen Aufgabenbereich, dann kann man den da auch reinschreiben. Also bei mir war es zum Beispiel bei der Presse so, die hatte ich halt übernommen in München. Da ging es auch primär dann darum, dass das Pressesprecherteam zu erweitern. Damals hatten wir zwei ehrenamtliche Pressesprecher und gerade die Anita als Hauptamtliche eingestellt. Und da war die Arbeitsbelastung halt mega hoch. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssen das auf vier aufblasen, sozusagen das Team. Da hat halt auch so eine Ausschreibung stattgefunden. Das waren die Sachen, die ich so alle gemacht habe. Wobei ich sozusagen von der Profession her gar nicht aus der Pressearbeit komme. Das heißt, das waren da eben eher organisatorische Aufgaben, die ich dann da wahrgenommen habe. Und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, okay, da würde ich mich jetzt gerne ein bisschen wieder raus zurückziehen, sozusagen, das ist erledigt. Und das übernimmt der Sebastian jetzt ein bisschen mehr, wobei ich den Bereich halt auch nicht komplett abgebe. Also zum Beispiel jetzt die Organisation der Pressearbeit auf dem Bundesparteitag, die mache ich jetzt sozusagen aus dem Bundesvorstand auch als verantwortlich heraus. Und so haben wir das dann eben einfach nochmal alles besprochen. Jeder hat sich im Prinzip seine Liste nochmal angeguckt, was er so an Aufgaben da stehen hatte, und haben wir das nochmal neu gemacht. Haben wir zum Beispiel auch die Berliner, ich hoffe, da wird jetzt bei uns kein Geld raus, also bei den Berlinern, bei der Berliner Fraktion, die haben sich ja auch auf eine zu einer Klausur getroffen und ihre Aufgaben neu verteilt, und wenn ich mich richtig erinnere, ist da auch vielleicht dann irgendwie erstmal ein Gate raus geworden, warum sie das intransparent verhandelt haben. Aber ich glaube, es war auch ganz wichtig, dass wir haben halt den Samstagvormittag und den Sonntag quasi nicht öffentlich gemacht, wobei es halt auch dann, muss ich mal überlegen, ja, auch im Prinzip keine formelle Vorstandssitzung war, aber wir haben halt irgendwie nur zu 9 zusammengesessen. Und das ist halt manchmal eben auch ganz wichtig, um dann im persönlichen Gespräch auch mal Kritik am anderen üben zu können, zu gucken oder vielleicht auch mal selber ein bisschen freier sagen zu können, wo man selber mit sich nicht ganz zufrieden ist. Und das war, glaube ich, halt auch eine wichtige Sache, dass wir dafür Gelegenheit hatten in Hamburg, dass man mal einfach, ja, face to face miteinander kommuniziert und nicht immer nur durchs Telefon, über Mail, in Vorstandssitzungen und so. Ja, finde ich, also ich stell das auch fest, über Mumble und Mailinglisten und so geht nicht alles, die Leute mal kennenzulernen und mit denen mal von Face to Face zu sprechen, das ist schon was anderes. Als Bundesvorstand beobachtet ja bestimmt auch mal so ein bisschen was so in der Bundesrepublik die Piraten so treiben. Ich spreche dich mal auf Folgendes an. NTV hat ja eine Überschrift getätigt: Affentheater im Kieler Landtag, Piraten packen Schreibmaschinen aus. Ja, habe ich auch. Also es flogen auf den Artikel selber kenne ich jetzt nicht oder den Bericht. Ich habe nur die Bilder auf Twitter an mir vorbeifliegen sehen. Ja, war eine schöne Aktion, weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es da ja eine Debatte über die Änderung der Geschäftsordnung, dass irgendwie sämtliche Kommunikationsdevices und Pads und Handys irgendwie draußen bleiben müssen oder nicht mehr zur Kommunikation mit der Außenwelt benutzt werden dürfen oder so ähnlich. Das war ja, glaube ich, der Hintergrund da, ne? Ja, Laptop-Geräusche würden zu arg stören. Ja, wobei ich glaube, in Kiel war es nochmal was anderes. Also das ist sozusagen das Argument, warum man auch im Bundestag, in Berlin glaube ich auch nicht, im Abgeordnetenhaus, in NRW glaube ich auch nicht, eben keine Laptops verwenden darf. Also Argument halt irgendwie Lüfter und Tastenklappern ist einfach zu laut und stört. Was allerdings dort überall erlaubt war, waren eben Smartphones und so Pad-Computer, weil die haben eben keine Lüfter und keine Tastaturen, die da stören könnten. Aber in Kiel war es, glaube ich, nochmal, sollte auch eben das verboten werden. Aber im Detail kann ich das jetzt auch nicht sagen, an welcher Ecke. Naja, und da als Protestaktion haben dann einige der Piraten ihre alten Schreibmaschinen mitgebracht, um dann miteinander in Kommunikation zu treten. Wie sieht das so der Bundesvorstand? Ich weiß ja grundsätzlich, sagst du ja jeder, ne, so mach und jeder ist Pirat, aber wie würde sich der Bundesvorstand äußern, wenn er danach gefragt werden würde, wie in dem jetzigen Fall? Fragen Sie die Schleswig-Holsteiner. Also, weil ich sehe da ehrlich gesagt auch keinen großen Grund, dass sich jetzt irgendwie der Bundesvorstand, also sozusagen die Repräsentanz der gesamten Bundespartei, zu einer parlamentarischen Aktion irgendwie äußern muss. Also ich persönlich fand es eine super kreative Idee. Es hat Aufmerksamkeit auf das Thema erzeugt. Also ich fand es eine schöne und gute Aktion. Aber das ist so meine ganz persönliche Meinung. Der schließe ich mich an. Also ich fand es gut, als ich das hörte. Man fragt sich natürlich immer, ist das okay, ist das nicht okay? Aber ich glaube schon, um ein bisschen deutlich zu machen, dass die Verbotsdebatte irgendwie doch eigentlich nicht ganz so sinnig ist, ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, und ich finde auch, das Plenum, also das Parlament, wenn sich das gesamte Parlament im Plenum trifft, das ist auch eine Bühne ein Stück weit. Und ich finde das persönlich auch nicht schlimm, dass das im Prinzip eine Bühne ist, wo ein bisschen Schauspiel vorgetragen wird. Weil die sachliche Debatte muss es natürlich auch geben. Wenn es die in den entsprechenden Fachausschüssen gibt, finde ich das auch richtig und wichtig. Und ich weiß nicht, ob ich in einem Ausschuss das auch irgendwie so spannend gefunden hätte. Aber das Plenum ist halt auch irgendwo eine Bühne. Und ich glaube, es ist eben halt auch wichtig, um vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene auf Themen aufmerksam zu machen oder vielleicht auch auf eine andere Art, ob das jetzt nun irgendwie über die politische Rede mit entsprechender Rhetorik ist oder eben mal so eine parlamentarische Aktion. Also ich glaube, dass ne, es gibt ja auch viele, die dann sagen, das ist doch alles albern und in einem Parlament dann soll das irgendwie ernst sein und so weiter und so fort. Okay, ernst sein ist sowieso eine Definitionssache. Aber ich glaube, dass dieser Bühnencharakter vom Plenum auch eben eine wichtige Funktion hat, so wie ja, keine Ahnung, das ist jetzt hinkt etwas der Vergleich, aber wie Literatur und Lyrik auch eben ihre Funktion hat, um gewisse Sachen nochmal auf eine andere Art und Weise oder auf eine andere Art irgendwie zu beleuchten, so. Gut, dann hoffe ich, dass ich dir noch eine sozusagen von mir letzte Frage stellen darf und vielleicht kannst du ein paar Worte zu sagen und zwar das Thema UG, Fanshop und ähnliches. Gibt's da irgendwelche Updates? Ja, wir hatten das Thema daraus resultierende Themen hatten wir in dieser Vorstandssitzung, die wir da auch in Hamburg am Samstag gemacht hatten. Und zwar haben wir dort zum einen nochmal als Bundesvorstand beschlossen, dass der Businessplan und auch zukünftige Verträge, die sozusagen dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb des Bundes schließt, dass die auch veröffentlicht werden sollen. Da gab's auch eine kleine Debatte drumherum, weil natürlich, also Verträge schließt du natürlich dann als Shop irgendwie mit zum Beispiel Zulieferern, in denen du vielleicht irgendwie besondere Handelskonventionen oder besondere Preise irgendwie aushandelst und dort festschreibst. Das war sozusagen so ein bisschen die Gegenposition gegen, wir veröffentlichen sämtliche Verträge des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Aber ich habe selber dafür argumentiert, weil wir das ja auch im Prinzip so ein bisschen bei der öffentlichen Verwaltung an verschiedenen Stellen fordern, dass da die Verträge offengelegt werden, so wie die Wasserverträge beispielsweise in Berlin oder auch das Transparenzgesetz, was die Hamburger gerade bearbeiten. Da geht es ja darum, dass sozusagen die Verwaltung oder der Senat oder die Stadt oder wie auch immer oder das Land die eigenen Verträge offenlegt. Und da finde ich es wichtig, dass wir dann auch als Partei irgendwie die Verträge irgendwie offenlegen, die wir da schließen. Das war der eine Beschluss, den wir da gefasst haben. Und dann haben wir noch beschlossen, dass der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb sozusagen 20.000 Euro bekommt, um jetzt sozusagen die Lager das erste Mal zu füllen. Das ist sozusagen so eine Art Darlehen, die der Bundesvorstand jetzt diesem Shop gibt. Und die zahlen das dann quasi jetzt dann über die nächsten Monate, zahlen die das dann wieder zurück. Das haben wir noch beschlossen. Das waren so die beiden Anträge, die im Kontext dieses wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes standen. Okay, gut. Wenn du noch was Wichtiges zu verkünden hast, dann darfst du das jetzt noch tun. Ansonsten, glaube ich, kommen wir Richtung Ende. Ja, also Wahlkampf steht vor der Tür, organisiert euch, überlegt euch, was ihr bei euch in den Landesverbänden, was ihr bei euch in den KVs an den Start bringen wollt. Schreibt weiter fleißig Anträge und reicht Anträge für Bochum ein, kommt nach Bochum. Ja, das wären, glaube ich, so die Ansagen für die nächste Zeit. Und habt Spaß bei dem, was ihr tut. Und vergesst das über euch selber lachen nicht. Das wären jetzt so meine Nachrichten noch an die Welt und an den Äther. Das hört sich doch gut an. Dann danke ich dir recht herzlich, Alius, dass du Zeit hattest fürs Krähennest, dass du da warst, deine Fragen beantwortet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und uns allen und dem Vorstand und allen möglichen Menschen viel Kraft beim Bundestagswahlkampf. Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht und ja, dir auch einen schönen Abend. Gut, tschüss. Tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.